Würzburg, fränkische Barockstadt am Main. Bei der letzten NATO-Stabsübung Vintec-Simex im Februar-März dieses Jahres erobern feindliche Truppen aus dem Osten die alte Bischofsstadt. Das streng geheime militärische Planspiel steigert den konventionellen Krieg zum atomaren Holocaust. Dieses im Trick nachgestellte Inferno spielt sich laut Planung allein in Mittel- und Osteuropa ab. Nordamerika bleibt von Atomraketen verschont. Würzburg nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Atomkrieg hinterließe hier nicht einmal mehr solche Trümmerreste. In der Stabsübung Vintec-Simex übt die NATO unter amerikanischem Kommando die atomare Zerstörung Deutschlands und Osteuropas. Die Militärs nehmen keine Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Sie zu evakuieren, wurde dem Oberbürgermeister praktisch verboten. Die zwangsweise Verpflichtung durch einen öffentlichen Mandatsträger an seine Bürger, dass sie am Ort bleiben müssen und nicht in einer solchen Stunde der Not, in einer so existenziellen Frage, wo es um sie und ihre Familie und ihre Menschen, die ihnen lieb und wert sind, geht, dass ich da eine Zwangsorder geben soll. Ich halte es falsch. Kann man nicht, darf man nicht und würde allen Prinzipien der Vernunft widersprechen. Der Bürgermeister steigt aus der Übung aus. Die absurden Befehle kamen aus der Eifel. Aus dem verborgen gelegenen Regierungsbunker, in dem Vertreter der Bundesregierung die Militärspiele mitübten. Erst als fast das ganze Gebiet der Bundesrepublik und der DDR atomar verwüstet ist, steigt auch die Regierung Kohl aus der geheimen Horrorübung aus. Ein Beobachter, der im Bunker dabei war. Die Geheimhaltung hat den Sinn, dass die Bevölkerung nicht erfährt, welche Auswirkung der Einsatz der chemischen und nuklearen Waffen auf die Bevölkerung in Mitteleuropa und damit auch in Deutschland hat. Das, was eigentlich vorgegeben wird zu verteidigen, wird durch den Einsatz dieser Waffen total zerstört. Ein Überleben wird hier nicht mehr möglich sein. Und der massive Einsatz von 20 Nuklearschlägen, im Zweiteinsatz wissen wir nicht, wie viele Nuklearwaffen eingesetzt worden sind, beweist, dass Deutschland Ost und West zum nuklearen Schlachtfeld gemacht werden soll und dass Deutschland Ost und West in einer solchen Auseinandersetzung keine Chance zum Überleben haben. Hamburg. Die Hansestadt trifft der Atomblitz. Ebenso wie Dresden. Köln zerfällt. Genauso wie Weimar. München verbrennt, Berlin auch. Nicht unsere Erfindung. Die Grundlage des Szenarios wurde von der Regierung Kohl mitbeschlossen. Unter dem Titel Allgemeine politische Richtlinien, Guidelines für den Einsatz von Atomwaffen. Unter deutscher Beteiligung abgestimmt in der nuklearen Planungsgruppe der NATO 1986. Schlachtfeld Deutschland. Was heute endlich auch die Bundesregierung aufschreckt, ist für ihre Verbündeten schon längst ausgemachte Sache. Zitat aus einem Führungspapier der US-Armee in Europa. Die Deutschen müssen mit der Gewissheit leben, dass Deutschland im Falle einer kriegerischen Auseinandersetzung mit dem Osten das Hauptschlachtfeld sein wird. US Army Europe 1983. Eindeutige Aussagen. Sie müssten auch der Bundesregierung bekannt sein. In den NATO-Militärübungen werden sie nur konsequent umgesetzt. Es ist die Realität der Planung, die wir dabei kennengelernt haben. Das heißt, der Versuch, einen atomaren Krieg auf Europa zu begrenzen und sowohl die Amerikaner wie die Sowjets abzukoppeln. Das ist völlig unakzeptabel. Die Lance-Rakete. Um ihre Nachfolger, das heißt um neue, noch gefährlichere nukleare Kurzstreckenraketen für Europa, geht es vordergründig in den Auseinandersetzungen innerhalb der NATO. Ihretwegen streiten bisher verbündete Regierungen, stehen sich als Kontrahenten gegenüber in einer weltweiten Diskussion. Diese Diskussion ist politisch, militärisch und psychologisch unsinnig. Wir brauchen keine neuen Raketen, die Abschreckung wird noch weiter funktionieren. Es geht nicht um Denuklearisierung, denn die französischen, britischen und amerikanischen größeren Waffen bleiben bestehen. Wir sind unter dem Schutzschirm oder unter der Bedrohung dieser Waffen auch weiterhin. Führt der Streit um die atomaren Kurzstreckenraketen die NATO geradewegs in die Krise? Das kann sein. Bisher hat das Bündnis nie eine Krise gehabt, weil der potenzielle Gegner immer blieb. Jetzt, im Grunde seit mehr als 2 Jahren, ist auf der anderen Seite ein Mann aufgetreten, nämlich Herr Gorbatschow, der ankündigt und auch beginnt, einseitig die Bedrohung auf Westeuropa zu reduzieren, und die NATO hat keine Antwort. Die Bundesregierung muss sich vorwerfen lassen, dass sie zwar das Richtige erkannt hat, nämlich gesagt hat, wir brauchen ein Gesamtkonzept, aber ihre Schularbeiten nicht gemacht hat. Bis heute gibt es den deutschen Vorschlag zum Gesamtkonzept noch nicht. Und die Tatsache, dass in den beiden entscheidenden Fragen, Modernisierung und Verhandlungen über atomare Systeme, die Bundesregierung im letzten Augenblick unter dem Druck des Zeitablaufs ihre Position erst bestimmt hat, hat zu diesem Eklat geführt, zu diesem Zusammenstoß zwischen ihr und den Amerikanern und Engländern. Das ist schrecklich, aber in der Sache müssen wir zu Verhandlungen auch über atomare Kurzstreckenraketen kommen. Heißt das, dass der Grund für eine mögliche NATO-Krise darin liegt, dass die NATO viele Ideen hat für neue Waffen, aber keine einheitliche Idee für eine Abrüstung? Die NATO hat fabelhafte Ideen für ständige Aufrüstung. Aber sie hat kein Konzept für Abrüstung. Sie muss beweisen, dass sie abrüstungswillig und abrüstungsfähig ist, sonst wird sie in eine wirklich fundamentale Krise vertaumeln. Während um die Lance-Nachfolge noch gefeilscht wird, vollzieht sich unbemerkt von der Öffentlichkeit bereits eine neue Aufrüstung. Die Stationierung der neuen Patriot, einer künftigen Antiraketenrakete. Diese mit deutscher Beteiligung weiterentwickelte Waffe ist fähig, östliche Kurzstreckenraketen abzuschießen, über der Bundesrepublik. Weit über 3000 dieser mobilen Systeme sollen in Zukunft von beliebigen Orten aus östliche Raketenangriffe auf militärische NATO-Ziele in der Bundesrepublik abfangen. Mehr Sicherheit für die Bevölkerung, eher ein Selbstmordprogramm. Denn die Angriffe werden von der Patriot nur abgelenkt. Die Folge, der Sprengkopf trifft kein militärisches Ziel, sondern womöglich eine Großstadt. Oder die feindlichen Raketen werden in der Luft zerstört. Die Folge, die zersplitternden Sprengköpfe setzen Radioaktivität oder Giftgas frei, die auf den Boden absinken und das Land weiträumig verseuchen. Ein Einsatz dieser Waffen wird also auch ein verwüstetes Land hinterlassen. Und Menschen werden in dieser Trümmerlandschaft kaum überleben. Zu diesen Bildern der Zerstörung gibt es politisch nur eine Alternative: Abrüstung. Sonst kann aus dem militärischen Planspiel bittere Wirklichkeit werden. Schlachtfeld Deutschland. Der amerikanische Abrüstungsexperte Nitze hat die ablehnende Haltung der USA gegenüber Abrüstungsverhandlungen mit der Sowjetunion über die atomaren Kurzstreckenraketen kritisiert. Die Haltung der Regierung von Präsident Bush sei vielen Bündnispartnern in Europa politisch nicht zuzumuten und könne zu einer Krise in der Bundesrepublik Deutschland führen, sagte Nitze in einem Interview der New York Times. Deshalb sollte Bush der Regierung in Bonn sagen, dass er zu Abrüstungsverhandlungen über das Kurzstreckenpotenzial bereit sei. Gleichzeitig sollte die Bundesrepublik dazu gebracht werden, nicht vollständig auf die Aufstellung neuer atomarer Kurzstreckenraketen zu verzichten, schlug Nitze vor. Nach seiner Auffassung sollten die USA auch über die atomare Artillerie mit dem Osten sprechen, um die Überlegenheit der Sowjetunion bei dieser Waffenkategorie zu beseitigen und so die Unterstützung für die Aufstellung einer begrenzten Zahl modernisierter Kurzstreckenraketen zu bekommen. Gleichzeitig, so meinte Nitze weiter, sollte die Zahl der Atomsprengköpfe pro Rakete begrenzt werden. Zu einem 4-tägigen Besuch der Sowjetunion ist der Generalinspekteur der Bundeswehr Velasow heute Vormittag in Moskau eingetroffen.

Für die Entscheidung Ungarns, den Donaustaudamm bei Nagymaros nicht mehr weiterzubauen, zeigt die österreichische Regierung Verständnis. Außenminister Mork sagte heute in Wien, man werde den Beschluss im Geiste guter Nachbarschaft prüfen. Österreich hat das ungarisch-tschechoslowakische Donauprojekt mit Staudämmen und Kraftwerken bei Nagymaros und Gabčíkovo finanziell unterstützt. Die heile Donauwelt in letzter Minute gerettet. Ungarn ist wieder einmal der erste sozialistische Staat, der wirtschaftliche und ökologische Vernunft an die Stelle von unbezahlbaren Großprojekten setzt. Auf dem Pfingsttreffen der Sudetendeutschen in Stuttgart hat der baden-württembergische Ministerpräsident Späth heute dazu aufgerufen, Aussiedler vorbehaltlos als Landsleute willkommen zu heißen. Mit Blick auf das Schicksal der Flüchtlinge und Vertriebenen bezeichnete Späth die gegenwärtige Diskussion um die Aufnahme von Aussiedlern als kleinkariert. Lobende Worte fand Späth für Ungarn. Mit der offiziellen Verurteilung der Vertreibung und der eingeleiteten Minderheitenpolitik habe die Regierung in Budapest gezeigt, dass es Chancen für Verständigung über Grenzen hinweg gebe. Auch der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, der ehemalige bayerische Staatsminister Neubauer, würdigte die ungarische Minderheitenpolitik als beispielhaft. Ich meine, diese Hilfe, die Ungarn jetzt braucht, ein Land, das sich in Richtung auf den Westen zubewegt, in Richtung auf Marktwirtschaft hinbewegt, das bereit ist, seinen Menschen die Freiheit wieder zu gewähren. Gerade dieses Land braucht schnell eine wirksame Hilfe. Und ich würde es für falsch halten, wenn hier ein Jungteam hergestellt wird, etwa mit Wirtschaftshilfen an Polen, sondern in Ungarn sollte vorweg Hilfe gewährt werden. Aber eine deutsche Beteiligung am Wiederaufbau des Sudetenlandes muss abhängig gemacht werden von der Bereitschaft der Tschechen zu einem gerechten Ausgleich mit den Sudetendeutschen. Zum Nulltarif darf deutsche Hilfe nicht gewährt werden. Aussöhnung zwischen der Bundesrepublik und der Tschechoslowakei hinter dem Rücken von 3,5 Millionen Sudetendeutschen oder an diesen vorbei oder gar gegen sie kann es nicht geben. Im Interesse der Glaubwürdigkeit des jetzigen Bekenntnisses zu den Menschenrechten fordern wir daher den derzeitigen Präsidenten der Vereinigten Staaten, die britische Premierministerin Margaret Thatcher und den sowjetischen Staats- und Parteichef Gorbatschow auf, sich nicht zuletzt auch als Zeichen guten Willens von den damaligen Unterschriften ihrer Vorgänger zu distanzieren und diese Unterschriften in aller Form zurückzuziehen. Führung und Jugend Hand in Hand. Die FDJ, die Freie Deutsche Jugend, auch Kampfreserve und Kaderschmiede der Partei genannt, feiert sich und ihre Republik, die 40 wird. Die Kosten der Geburtstagsparty, etliche 10 Millionen Mark, die anderswo fehlen, bei der Stadtsanierung zum Beispiel. 2000 Veranstaltungen, darunter relativ offene Diskussionen, auch über die Gründe der Ausreiser, standen auf dem Programm. Aber es dominierte die organisierte Fröhlichkeit, das Marschieren und Manifestieren für Sozialismus, Abrüstung und Frieden. Bei den Bildern der Kampfdemonstration fällt auf, dass in einer Zeit, wo sich der Sozialismus bei den Bruderländern ändert, die DDR-Führung sich abgrenzt, Vaterlandsliebe und Nationalstolz herausstellt und fordert. Sind Sie stolz auf die DDR? Bin ich. Ach, Ihnen das Spaß? Ja, hier ist was los. Wir sind hier überall, also, da kommen 1000 Mann zusammen, Tausende. Es gibt Fets, ich weiß auch nicht. Es sind alle dabei, es ist die Stimmung und so. Was ist der Grund dieses Treffens gewesen? Ja, erstens mal die Bekenntnis zum Frieden unter DDR, hauptsächlich. Und dann, dass der Frieden der Welt erhalten bleibt. Na, es ist eine Auszeichnung für einen, wenn man hier dabei sein darf. Auszeichnung wofür? Na, für die Arbeit in der FDJ und stimmt's? Genau. Man kann damit auch mal zum Ausdruck bringen, dass die Jugend hinter der Partei steht. Mich interessiert das alles nicht so sehr hier. Ich denke, dass solche Massentreffen vielleicht nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen. So gesehen beginnt auch in der DDR langsam ein Prozess des Umdenkens. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow wird heute zu einem 5-tägigen Staatsbesuch in der Volksrepublik China erwartet. Es wird das erste chinesisch-sowjetische Gipfeltreffen seit mehr als 30 Jahren sein. Unterdessen demonstrieren in der Hauptstadt Peking immer noch 100.000 Menschen für demokratische Reformen. Die Regierung bemüht sich weiterhin, sie zur Aufgabe ihrer Protestkundgebungen zu bewegen. Doch die Demonstranten lehnen bisher alle Gesprächsangebote als unzureichend ab. Dagegen stellen sie den sowjetischen Staatschef Gorbatschow als wahren Reformer hin. In der estnischen Hauptstadt Tallinn haben die drei Volksfronten der baltischen Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen ein gemeinsames Aktionsprogramm beschlossen. Die baltischen Volksdeputierten beschlossen auf ihrem Kongress zwar, das Moskauer Reformprogramm zu unterstützen, gleichzeitig verlangen sie aber mehr wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit. Scharfe Kritik übten sie an der bisherigen Nationalitätenpolitik Gorbatschows. Moskau hat die USA davor gewarnt, sich in die Angelegenheiten des mittelamerikanischen Staates Panama einzumischen. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS schrieb, die Verstärkung der amerikanischen Truppen in der Kanalzone habe international Besorgnis ausgelöst. Zuvor hatte US-Präsident Bush die Bürger Panamas aufgerufen, den Militärmachthaber General Noriega zu stürzen. Nach langen Jahren der Spannungen wollten die Volksrepublik wie die Sowjetunion in guter Nachbarschaft leben. Auf dem Platz in Peking, auf dem Gorbatschow heute offiziell begrüßt wird, halten mehrere 10.000 Menschen eine Nachtwache. Unter ihnen 1.000 Studenten, die am dritten Tag ihres unbefristeten Hungerstreiks mit Medikamenten versorgt werden. Die Pekinger Stadtregierung hat das Areal ab 8.30 Uhr zur Sperrzone erklärt und die Demonstranten, tagsüber waren es 300.000, davor gewarnt, das Gipfeltreffen zu stören. Seit einem Monat halten die Demonstrationen für Demokratie und Pressefreiheit an. Eine Krisensitzung zwischen Regierungsvertretern und Studentenführern war ergebnislos verlaufen. Die Nationalbewegungen der drei baltischen Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen haben sich in Tallinn auf eine aus 9 Artikeln bestehende gemeinsame Erklärung geeinigt. Darin verlangen sie vor allem wirtschaftliche Unabhängigkeit und politische Selbstbestimmung für ihre Republiken. Außerdem forderten sie ein Tribunal nach dem Vorbild der Nürnberger Prozesse. Es soll die als Völkermord bezeichneten Deportationen von Balten nach der Annexion durch die Sowjetunion unter Stalin aufarbeiten. Das israelische Kabinett hat am Sonntag mit 20-6 Stimmen den Plan von Ministerpräsident Shamir für Wahlen im besetzten Westjordanland und Gazastreifen gebilligt. Ist er jetzt Außenminister, aber statt Glückwünsche hat ihm die CSU Vorwürfe übermittelt, denn der Koalitionsstreit um die Raketenpolitik geht weiter. Genscher hat nicht nur Verwirrung in den USA gestiftet, sondern auch auf die Amerikaner nicht genügend Rücksicht genommen, heißt es jetzt wiederholt aus der CSU. Und selbst der CDU-Abgeordnete Todenhöfer meint jetzt, der deutsche Außenminister müsse endlich wieder die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers respektieren. Otto Graf Lambsdorff ist am Telefon, der FDP-Vorsitzende. Graf Lambsdorff, haben Sie denn Verständnis für die Bauchschmerzen der Union? Nein, ich habe kein Verständnis. Nun muss man Herrn Todenhöfer auch nicht ganz ernst nehmen. Sie wissen, dass Herr Todenhöfer schon immer einer der schärfsten Kritiker des Bundeskanzlers gewesen ist. Also wen der in Wirklichkeit meint, das kann man sich leicht ausbuchstabieren. Ja, da können wir eigentlich weitermachen, denn wenn unser neuer Verteidigungsminister Gerhard Stoltenberg diese Woche nach Washington fährt, um wieder über Kurzstreckenraketen zu reden, dann wird er dort den ebenfalls neuen Verteidigungsminister Richard Cheney treffen. Der hat heute erfahren, dass 2/3 der Amerikaner für Verhandlungen über den Abbau von atomaren Kurzstreckenwaffen sind. Das hat jedenfalls eine Umfrage der New York Times und der Fernsehgesellschaft CBS ergeben. Da ist es interessant zu hören, was die Position des amerikanischen Verteidigungsministers ist. Denn der Kompromiss in Sachen Kurzstreckenwaffen soll zwar bis zum NATO-Gipfel Ende Mai in Brüssel gefunden werden, in Sicht ist er noch nicht. Gerd Helbig hat Dick Cheney gefragt. Verfluchen Sie manchmal dieses 40-jährige Jubiläum der NATO, das so viel Kopfzerbrechen bereitet? In gewisser Weise sind unsere Meinungsverschiedenheiten doch die Stärke der Allianz. Die Tatsache, dass wir gemeinsame Politik betreiben, gemeinsame Ziele verfolgen können, was die Sicherheit Westeuropas und der Vereinigten Staaten betrifft, und dennoch Debatten und Dialoge haben, ist doch ein Zeichen für Freiheit und Demokratie. Was bedeutet das für Verhandlungen? Die deutsche Öffentlichkeit hat Schwierigkeiten zu verstehen, warum die Amerikaner nicht verhandeln. Was haben sie zu verlieren? Wichtig ist, dass die Deutschen verstehen, dass wir keine dritte Nulllösung wollen. Die Sowjets wollten Westeuropa schon immer atomwaffenfrei haben. Wenn man die Atomwaffen herausnimmt, dann käme ihre überwältigende konventionelle Überlegenheit zum Tragen. Die Allianz hat nunmehr 40 Jahre lang auf Atomwaffen gesetzt, um diese Überlegenheit der sowjetischen Seite auszugleichen. Die Verhandlungen über Mittelstreckenraketen haben wir erfolgreich hinter uns. Jetzt beginnen wir, über konventionelle Abrüstung zu verhandeln. Darauf sollte unserer Meinung nach das Hauptgewicht liegen. Das ist wichtiger für die Abrüstung im Ganzen, als was immer bei den Kurzstreckenwaffen geschieht. Ich weiß, dass unsere deutschen Freunde die Tatsache bedrückt, dass die Kurzstreckenwaffen in Deutschland stehen. Aber in meinem Heimatstaat, in Wyoming, stehen die strategischen Langstreckenwaffen. Über 200 Interkontinentalraketen mit all den dazugehörigen Sprengköpfen. Wir teilen uns die Last. Das Verteidigungssystem von Wyoming und den USA hängt mit dem Westdeutschlands zusammen. Der Erfolg unserer Strategie über die Jahre war doch, unsere konventionellen und atomaren Waffen in Europa mit den konventionellen Streitkräften und den strategischen Atomwaffen in den USA zu koppeln. Das war ein Paket. Wir haben die Sorge, dass bestimmte Kräfte ein Stück aus diesem Paket herausreißen wollen. Damit wird einer der Grundpfeiler dieser Strategie weggenommen, die 40 Jahre funktioniert hat. Unserer Meinung nach sollten wir weiterhin die sowjetische Bedrohung in den Vordergrund stellen und die Verhandlungen über konventionelle Abrüstung in Wien. Erst sollten wir dort bedeutende Reduzierungen erreichen, ehe wir weiter über atomare Abrüstung verhandeln. Besteht da nicht ein Misstrauen, dass die Deutschen Reduzierung sagen und Abschaffung meinen? Ich würde es vielleicht nicht Misstrauen nennen. Ich halte unsere Meinungsverschiedenheiten nicht für überraschend. Unser Verhältnis zueinander ist gut. Es war 40 Jahre hindurch ausgezeichnet. Es gibt keinen Grund, diese momentane Schwierigkeit der Allianz einen langfristigen Schaden zufügen zu lassen. Auch dazu gibt es eine nachrichtliche Begleitmelodie. Marina Ruperti sagt Ihnen, wie sie heute klingt. Denn auch aus der Bundesrepublik gibt es heute wieder Stimmen zum Raketenstreit. Der Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Alfred Dregger, hat die Sowjetunion davor gewarnt, sich in den Raketenstreit der NATO einzumischen. Er reagierte damit auf Außenminister Schewardnadze. Der hatte damit gedroht, die vereinbarte Verschrottung der SS-23-Raketen zu stoppen, falls die USA neue Raketen in Europa stationierten. Der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht, CDU, hat sich entschieden gegen eine Modernisierung der Kurzstreckenraketen zum jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen. Es müsse Zeit gewonnen werden, so Albrecht im Deutschlandfunk, um der Abrüstung eine Chance zu lassen. Und der FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Wolfgang Mischnick, schließt langfristig eine dritte Nulllösung in Europa nicht aus. Zurzeit aber gehe es darum, Obergrenzen festzustellen und im konventionellen Bereich weiterzukommen. Nun zum Dollar, denn der Dollar hat den höchsten Stand seit Ende 1986 erreicht. Die Sowjetunion liefert seit Jahresbeginn keine Waffen mehr an Nicaragua. Staats- und Parteichef Gorbatschow hat dies US-Präsident Bush in einem Brief mitgeteilt. Der Grund sei die geänderte Mittelamerika-Politik der USA. In Panama hat die Opposition für morgen zum Generalstreik aufgerufen. Sie will für die Anerkennung ihres Wahlsiegs demonstrieren und inzwischen hat Venezuela dem umstrittenen Machthaber General Noriega politisches Asyl angeboten. Der Botschafter der USA in Panama, Arthur Davis, ist nach Washington zurückgekehrt. Nach seinen Beobachtungen hat Militärchef Noriega befohlen, den Oppositionspolitiker Ford zu ermorden. Nach Aussagen von anderen Diplomaten wollen sich die USA für einen Massenabzug der Botschafter aus Panama einsetzen. Zum ersten Mal hat die Volksrepublik China öffentlich zugegeben, dass sie Tausende von Soldaten in den Vietnamkrieg geschickt hat, um den kommunistischen Norden zu unterstützen. Der halbamtliche China-Nachrichtendienst spricht von 320.000 Soldaten, von denen 4.000 gefallen seien. Vorgeschlagen, die Entscheidung des westlichen Bündnisses über die Modernisierung der atomaren Kurzstreckenraketen bis 1992 aufzuschieben. Vor Journalisten sagte Mitterrand in Paris, die Zeit für eine dritte Nulllösung und den Abzug der amerikanischen und sowjetischen Kurzstreckenwaffen in Europa sei noch nicht gekommen. Die NATO sollte erst abwarten, welche konkreten Fortschritte man bei den Wiener Verhandlungen über eine Reduzierung der herkömmlichen Streitkräfte erreichen könne. Im Vorfeld des NATO- und des Weltwirtschaftsgipfels sowie der Pariser EG-Präsidentschaft erläuterte der Präsident ferner die Politik Frankreichs für Europa und die Verteidigung des Friedens. Nur der politische Wille der 12 EG-Mitgliedstaaten werde den Aufbau Europas in den heute vorrangigen Bereichen ermöglichen. Als Beispiele nannte Mitterrand die Wirtschafts- und Währungsunion sowie kulturelle und Umweltfragen. Zugleich unterstrich er, dass sich die EG-Länder auch so weit wie möglich nach Osteuropa öffnen sollten. Dabei müssten sie darüber wachen, dass in der Respektierung der Menschenrechte und Freiheiten Fortschritte erzielt werden. Am Abend will Mitterrand Bundesaußenminister Genscher zu Gesprächen im Élysée-Palast empfangen. Bundesverteidigungsminister Stoltenberg hält es für möglich, dass sich Washington und Bonn im Streit um die Aufnahme von Verhandlungen in der Kurzstreckenraketenfrage schon Anfang kommender Woche einigen können. Nach ersten Gesprächen mit seinem Amtskollegen Cheney sowie mit US-Außenminister Baker und Sicherheitsberater Socroft sagte Stoltenberg am Nachmittag in der amerikanischen Hauptstadt, es gebe bereits jetzt eine gewisse Annäherung. Nach Agenturberichten ist die US-Regierung möglicherweise bereit, Verhandlungen mit Moskau über die Kurzstreckenraketen nicht mehr von vornherein abzulehnen. Im Gegenzug könnte Bonn den ursprünglich genannten Zeitbegriff bald umwandeln in absehbare Zeit, hieß es. Bundespräsident von Weizsäcker und Bundeskanzler Kohl reisen in der ersten Juniwoche zu Vorträgen in die USA. Wie das Bundespräsidialamt in Bonn mitteilte, wird Weizsäcker unter anderem in Washington anlässlich des 40. Geburtstages der Bundesrepublik Deutschland einen Empfang geben. Anschließend sind Vorträge in Philadelphia und New York geplant. Kohl will in New York vor dem Council on Foreign Relations, dem Rat für auswärtige Beziehungen, sprechen. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Die Sowjetrepublik Estland soll vom 1. Januar nächsten Jahres an wirtschaftlich selbstständig werden. Wie die amtliche Nachrichtenagentur TASS meldete, verabschiedete heute der oberste Sowjet Estlands ein entsprechendes Gesetz. Weiter heißt es, das estnische Parlament habe beschlossen, diese Gesetzesinitiative auf dem Kongress der Volksdeputierten in Moskau einzubringen. In Krakau ist es heute wieder zu Zusammenstößen zwischen überwiegend jungen Demonstranten und der Polizei gekommen. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Solidarität in Krakau berichtete, setzte die Polizei Wasserwerfer, Tränengas und Schlagstöcke ein. Die etwa 1000 Demonstranten hätten die Ordnungshüter mit Pflastersteinen und Flaschen beworfen. Mehrere Personen wurden nach Angaben des Gewerkschaftssprechers verletzt. Die Teilnehmer der Protestaktion hatten zunächst bei einer Kundgebung den Rücktritt des Polizeichefs, des Parteisekretärs und des Stadtpräsidenten gefordert und waren dann zum Parteigebäude gezogen. In Peking haben heute wieder über 1 Million Menschen für demokratische Reformen demonstriert. Nach Korrespondentenberichten beteiligten sich an der Kundgebung im Stadtzentrum erneut Menschen aller Alters-, Berufs- und Gesellschaftsschichten. Wie es hieß, wird der Ruf nach einem Rücktritt des chinesischen Spitzenpolitikers Deng Xiaoping immer lauter. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow, dessen China-Besuch von den Unruhen überschattet war, ist unterdessen auf dem Heimflug nach Moskau. In einem inzwischen in Peking veröffentlichten Kommuniqué heißt es, dass China und die Sowjetunion die Verringerung ihrer Truppen an der gemeinsamen Grenze vereinbart haben. Die fast zweistündige Pressekonferenz des französischen Präsidenten Mitterrand brachte nicht die von manchen Beobachtern erwarteten Überraschungen, sondern die Bestätigung der bisherigen außenpolitischen Linie. Besonders klar war die Zurückweisung einer dritten Nulllösung, das heißt des Abzugs aller Kurzstreckenraketen aus Europa. Dazu ist das atomare Ungleichgewicht auf dem europäischen Kontinent noch zu groß. Deshalb lehnt es Frankreich auch ab, auf die Ausweitung seines Potenzials zu verzichten. Es erstrebe schließlich nur ein Minimum von 300 bis 400 Atomsprengköpfen, denen rund 10.000 sowjetische gegenüberstünden. Im Konflikt zwischen dem Finanz- und dem Verteidigungsminister über die Kürzung der Mittel für das Rüstungsprogramm scheint sich Mitterrand auf die Seite des Verteidigungsministers zu stellen. Verringert werden soll bis 1992 lediglich die geplante Zuwachsrate der bereitgestellten Mittel, sodass die Verwirklichung der verschiedenen Projekte nur verzögert wird, aber sich am Gesamtprogramm nichts ändert. Für realistisch hält dagegen Mitterrand eine Vertagung bis 1992 der Entscheidung über die Modernisierung der amerikanischen Kurzstreckenraketen, sofern die Sowjetunion nicht schon mit der Modernisierung ihrer Waffen begonnen hat. Dies sei noch in der NATO zu klären. Inzwischen behält für Frankreich die konventionelle Abrüstung wegen des sowjetischen Übergewichts Priorität. Man könne für diese Verhandlungen eine Frist von 2 bis 3 Jahren vereinbaren, um dann ihre Ergebnisse zu beurteilen. Mitterrand zeigte sich allerdings skeptisch und empfahl eine vorsichtige Bewertung der Entwicklung im Osten, die noch auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen könnte. Umso weniger brauche man die Spannungen der NATO zu dramatisieren. Man habe genügend Zeit zum Nachdenken und zur Ausarbeitung von Kompromissen. Diese These dürfte Mitterrand auch Bundesaußenminister Genscher erläutert haben, den er wenige Minuten nach Beendigung seiner Pressekonferenz empfing. Vorher hatte sich Genscher mit seinem französischen Kollegen Dumas während eines Mittagessens unterhalten. Die Pariser Verstimmung über die Erschwerung der europäischen Steuerharmonisierung durch die Beseitigung der deutschen Quellensteuer spielte Mitterrand herab, wenn er auch einen gewissen Mangel an wirtschafts- und währungspolitischer Gemeinsamkeit bedauerte. Das letzte Wort sei jedoch noch nicht gesprochen. Ein weiterer Schwerpunkt der Pressekonferenz war die europäische Einigungspolitik, der sich Mitterrand in den kommenden Monaten mit aller Kraft widmen will. Um die bestehenden Hindernisse zu überwinden, bedarf es eines starken politischen Willens, der sich mit der über den großen Binnenmarkt hinausgehenden Vision eines politischen Europas verbindet. Bei diesen Worten dachte der französische Präsident offensichtlich an Frau Thatcher, die jede politische Vision zurückweist. Die Präsidentschaft der Gemeinschaft will daher Mitterrand im Juli mit einer klaren Erklärung beginnen, um wissen zu lassen, welches Europa Frankreich anstrebt und welches Europa es ablehnt. Damit stellt er in verdeckter Form Frau Thatcher ein Ultimatum. Der Begriff historisch wurde in den vergangenen Tagen bemüht, wenn es um den Besuch des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow in der Volksrepublik China ging, und dies in doppelter Hinsicht. Da war zum einen die Aussöhnung nach mehr als 30 Jahren der Entfremdung, und da ist die anhaltende Protestbewegung, die bei den Studenten in Peking ihren Anfang nahm und inzwischen wohl auf alle Bevölkerungsgruppen und weite Teile des Landes übergegriffen hat. Gorbatschow hat heute seinen Besuch mit einem Abstecher nach Shanghai beendet, wo es genauso zuging wie in Peking. Johannes? Wenn man absieht von Gorbatschows Vorschlag, die gemeinsame Grenze vollständig zu entmilitarisieren, gab es bei den politischen Gesprächen in Peking keine dramatischen Akzente. Ablauf und Ergebnisse blieben eher hinter den Erwartungen zurück. Die von Gorbatschow verkündete Reduzierung der sowjetischen Militärpräsenz an der chinesischen Grenze war im Wesentlichen schon vorher bekannt. Dass die von sowjetischer Seite erhoffte Einigung in der außenpolitischen Kernfrage, dem Kambodscha-Problem, nicht erreicht wurde, konnte angesichts der fortbestehenden Differenzen zwischen den Khmer-Kontrahenten in Kambodscha selbst nicht sonderlich überraschen. Die Wiederaufnahme der 1966 unterbrochenen, aber nie formell abgebrochenen Parteibeziehungen erfolgte ganz und gar unzeremoniell. Die Atmosphäre blieb kühl, es gab keine Umarmungen und Bruderküsse. Was als Substanz des Gipfels übrig bleibt, ist die protokollarische Krönung der bisher erreichten Wiederannäherung. Eine Rückkehr zum Bündnis der 50er Jahre ist nicht beabsichtigt. Vielmehr steht Normalisierung auf der Tagesordnung. Und dies bedeutet nicht zuletzt, dass die Führungen der beiden größten kommunistisch regierten Staaten gemeinsam darüber nachdenken, wie sie ihre Gesellschaften aus der politisch-ökonomischen Krise herausführen können. Als Gorbatschow nach seinem Amtsantritt als Generalsekretär der KPDSU im März 1985 die bisherige sowjetische Politik gegenüber der Volksrepublik China überprüfte, konnte er auf eine fast 40-jährige Entwicklung zurückblicken, die durch deutliche Umbrüche gekennzeichnet war. 10 Jahre Kooperation im Rahmen einer Allianz wurden von einem Jahrzehnte dauernden Konflikt abgelöst, der schließlich in eine allmähliche Wiederannäherung überging. Dass die Volksrepublik China nach ihrer Gründung im Oktober 1949 ein Bündnis mit der Sowjetunion schloss, war nicht selbstverständlich. Die chinesischen Kommunisten hatten seit den 20er Jahren immer wieder schlechte Erfahrungen mit der sowjetischen Bruderpartei gemacht, die sich über die Komintern massiv einmischte und dabei in Fragen der revolutionären Taktik oft unerbetene Ratschläge erteilte. Mao Zedong ergriff 1935 die Macht in der Partei gegen den Widerstand einer moskauhörigen Stalin-Fraktion. Ein Jahr später erklärte er selbstbewusst: Wir kämpfen sicher nicht für ein emanzipiertes China, um dieses dann der Sowjetunion zu übergeben. Stalin wiederum betrachtete kommunistische Machtergreifungen, die sich außerhalb der Reichweite sowjetischer Geschütze vollzogen, mit Misstrauen und argwöhnte, Mao werde sich zu einem chinesischen Tito entwickeln. In der Tat, Führende chinesische Kommunisten wie Mao Zedong und Chu Enlai sprachen sich nach dem Zweiten Weltkrieg wiederholt für eine enge wirtschaftliche Kooperation mit den Vereinigten Staaten und für einen mittleren Kurs des künftigen kommunistischen China zwischen der Sowjetunion und den USA aus. Es war vor allem die Zurückhaltung Washingtons, die im Sommer 1949 die Würfel zugunsten einer einseitigen Bindung Chinas an die Sowjetunion fallen ließ. Die neu gebildete Achse Moskau-Peking wurde 1950 durch einen Bündnisvertrag formalisiert und funktionierte in den ersten Jahren ziemlich reibungslos. Zu ersten Irritationen kam es, als Chruschtschow 1956 die Entstalinisierung einleitete und Mao Zedong zwei Jahre darauf mit radikalen Wirtschaftsexperimenten versuchte, den eigenen chinesischen Weg durchzusetzen. Beides geschah, ohne den jeweils anderen Bündnispartner zu konsultieren. In der Konfliktphase der 60er und 70er Jahre bildete sich zwischen den Führungen, aber auch zwischen den Völkern beider Staaten eine feindselige Atmosphäre heraus. Das Niveau der Beziehungen sank fast auf Null ab. Mitte der 60er Jahre begann die Sowjetunion mit einem massiven militärischen Aufmarsch an der Grenze zu China und in der Mongolischen Volksrepublik. Der Tiefpunkt wurde im Jahre 1969 erreicht, als eine Reihe von blutigen Grenzgefechten, Stichwort Ussuri-Konflikt, zum ersten und bisher einzigen Mal die Gefahr eines großen Krieges heraufbeschworen. Es war offenbar vor allem das Gefühl, von der Sowjetunion bedroht zu sein, das die Führung in Peking Anfang der 70er Jahre veranlasste, die für China so ungünstige Doppelkonfrontation mit beiden Supermächten zu beenden und sich gegenüber den Vereinigten Staaten und dem politischen Westen zu öffnen. Die Sowjetunion sah sich durch die amerikanisch-chinesische Annäherung im strategischen Dreieck Moskau-Peking-Washington in eine ungünstige Lage versetzt. Die sowjetische Führung bemühte sich daher seit Anfang der 70er Jahre darum, das Verhältnis zu China zu verbessern. Doch erst 1979 ließen die misstrauisch gewordenen Chinesen erkennen, dass sie bereit waren, dem sowjetischen Werben nachzugeben. Eine wesentliche Ursache hierfür bestand darin, dass die neue Parteispitze mit Deng Xiaoping als treibender Kraft damals die Grundsatzentscheidung getroffen hatte, den maoistischen Mobilisierungssozialismus zu verwerfen und der Modernisierung des Landes die erste Priorität einzuräumen. Der Außenpolitik wurde als Hauptaufgabe zugewiesen, diesen Prozess zu flankieren. Hierzu gehörte nicht zuletzt ein entspanntes Verhältnis zum mächtigen sowjetischen Nachbarn im Norden. Dies führte zu einer ersten Verhandlungsrunde, die im Herbst 1979 stattfand. Man erzielte damals in der Sache keine Annäherung. Wegen des sowjetischen Einmarsches in Afghanistan wurden die Kontakte anschließend von Peking unterbrochen, dann aber 1982 als Konsultationen wieder aufgenommen. Auf diese Weise kam ein Entspannungsprozess in Gang, der bis heute andauert. Die Anfang der 60er Jahre fast völlig eingestellte zwischenstaatliche Zusammenarbeit wurde zunächst auf sportlichem und wissenschaftlichem Gebiet wieder aufgenommen und dann allmählich auf zahlreiche andere Bereiche wie Wirtschaft, Technik, Wissenschaft, Kultur und Verkehrswesen ausgedehnt. Doch so gut wie keine Fortschritte konnten im Bereich der von Moskau gewünschten politischen Détente erzielt werden. Hier stellte Peking Vorbedingungen, nämlich die Beseitigung der sogenannten drei großen Hindernisse. Gemeint waren damit: Erstens der Aufbau der massiven sowjetischen Militärpräsenz an der gemeinsamen Grenze zu China, einschließlich der Stationierung von SS-20-Raketen in Sowjetasien. Zweitens die sowjetische Unterstützung des vietnamesischen Expansionismus in Indochina, besonders die Besetzung Kambodschas. Und drittens die militärische Intervention der Sowjetunion in Afghanistan. Alles Sachverhalte, durch die China seine Sicherheit bedroht sah oder die, wie in Indochina, Pekings Ordnungsvorstellungen zuwiderliefen. Die sowjetische Seite zeigte sich hier bekanntlich jahrelang unnachgiebig, von Einlenken keine Rede. Nach Gorbatschows Amtsantritt hielt die Stagnation auf politischem Gebiet zunächst an. Eine erste Bewegung gab es 1986, als Gorbatschow erstmals die Hauptschifffahrtsrinne als Grenze auf dem Amur anerkannte und damit eine alte chinesische Forderung akzeptierte. Dies führte zur Wiederaufnahme der Grenzverhandlungen, zur Einigung über die meisten Grenzabschnitte des Ostsektors der Grenze. 1988 begann sich die Sowjetunion, die für die Perestroika außenpolitische Entlastung brauchte, auch im Bereich der drei großen Hindernisse zu bewegen. Das afghanische Hindernis, kann nach dem Rückzug der sowjetischen Truppen als im Wesentlichen abgebaut gelten. Im Bereich des sowjetischen Truppenaufmarschs an der chinesischen Grenze wurden entscheidende Fortschritte erzielt. Der erste China betreffende sowjetische Abrüstungsschritt war bereits im Dezember 1987 im Rahmen des INF-Abkommens erfolgt, das die Beseitigung auch der in Asien stationierten SS-20-Raketen vorsah. Einschneidende globale Reduzierungen im konventionellen Bereich wurden von Gorbatschow im Dezember 1988 verkündet. Von den insgesamt zu demobilisierenden 500.000 Soldaten sollen etwa die Hälfte solche sein, die gegenüber China disloziert sind. Moskau kündigte außerdem eine defensive Strukturierung dieser Einheiten an und schlug vertrauensbildende Maßnahmen im Grenzbereich vor. Aber auch im Bereich des Hindernisses Kambodscha, von Peking spätestens seit 1983 als Haupthindernis bezeichnet, wurde unter Gorbatschow eine neue sowjetische Beweglichkeit erkennbar. Der Durchbruch erfolgte im Sommer letzten Jahres.